HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Der Dirigent steht an der Spitze. Er bestimmt, wie die Musik klingen soll. Seit Jahrhunderten ist das so. Zumindest im klassischen Sinfonieorchester scheint es ohne Hierarchie, ohne einen, der alles zusammenhält, nicht zu gehen. Aber hat sich die Kommunikation im Orchester in unserer heutigen Zeit nicht doch verändert? Und welche Impulse für die Gesellschaft lassen sich daraus herleiten? Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens. Folge 23. Musik als gesellschaftliches Modell? Zusammenspielen und Improvisieren von Michael Rüsenberg. 1978 drehte italienische Regisseur Federico Fellini den Film Prova d'Orchestra, der ein Jahr später auch in Deutschland anläuft unter dem Titel Die Orchesterprobe. Die Handlung spielt in einem Proberaum, aber im Grunde geht es Fellini um etwas anderes. Fellinis Film wurde verstanden als Allegorie auf die italienische Politik. Der Dirigent steht für die italienische Staatsführung und die Orchestermusiker für das Volk. Sie beachten den Dirigenten gar nicht, sie sind mit sich selbst beschäftigt. Und erst als eine Abrissbirne eine Wand des Raumes durchdringt, gelingt es dem Dirigenten, Ordnung herzustellen. Die Arbeit an der Sinfonie beginnt. Der Film ist wirklich eine Groteske, denn im Allgemeinen gilt der Dirigent über die Welt der klassischen Musik hinaus als einer, der sich immer durchsetzt, als unumschränkter Herrscher, als Dompteur, als Diktator und wie dergleichen Umschreibungen lauten mögen. Dem entspricht auf Seiten des Orchesters das Bild einer klaren Hierarchie. Mir fällt eigentlich da ein, dass wir ein Relikt aus dem 18. Jahrhundert sind. Hans-Martin Müller, stellvertretender Soloflötist im WDR-Sinfonieorchester Köln. Also alles ist von der Musik her ganz streng hierarchisch aufgebaut. Vorne steht einer, der ist der absolute König, das ist dann der Dirigent, der aber viel später erfunden wurde. Aber erstmal war die Musik hierarchisch und dann ist der Aufbau dieses Orchesters, das sich also entwickelt hat von Bachs Zeiten über Mozart, Beethoven, die Musik, die geschrieben wurde, erforderte andere Klangkörper, aber dieser Klangkörper war eben immer hierarchisch. Und selbst als dann sozusagen Demokratiebewegungen langsam sich eingeschlichen haben in die Gesellschaft, ist das an der Musik eigentlich vorbeigegangen. Wir haben also 16 erste Geigen, die müssen also zusammenspielen. Und wenn das nicht so richtig klappt, dann sage ich immer von hinten so eine Bemerkung, das klingt sehr demokratisch. Das Orchester ist für mich der Mikrokosmos des tatsächlichen Lebens. Alle Typen, die Sie sonst so in Ihrem Privatleben kennenlernen, im Beruf, in der Familie, auf der Straße, die finden Sie irgendwo auch in einem Mikrokosmos, in einer kleinen Welt im Orchester abgebildet. Insofern finde ich das einen ganz spannenden Vergleich, Orchester mit dem, was in einer Gesellschaft passiert, zu vergleichen. Das ist Gerald Mertens, der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung in Berlin, DOV. Die DOV kann man bezeichnen als die Gewerkschaft der Orchestermusiker. Sie hat über 13.000 Mitglieder. Der Organisationsgrad liegt mit 95% höher als bei jeder anderen Gewerkschaft. Auch Gerald Mertens sagt an anderer Stelle, ganz ähnlich wie der Orchestermusiker Müller, die Führung von Theatern und Orchestern basiert, weitgehend unverändert, auf Führungs- und Organisationsmustern des späten 19. Jahrhunderts. Wie ist das möglich? Tut sich hier nicht ein Widerspruch auf? So hat der Orchesterfunktionär Mertens doch selbst gesagt, das Orchester sei ein Mikrokosmos des tatsächlichen Lebens. Es müsste mithin also viel Gegenwart abbilden. Da ist ein Widerspruch in der Tat drin, wenn man sich ein Orchester heute anschaut und dann den Rest der Gesellschaft, dass es dort wahnsinnige technologische Entwicklungen gehabt, Internet, gesellschaftliche Entwicklung, Demokratisierung. Und ein Orchester, das heute auf die Bühne tritt, das spielt Werke des 19., teilweise auch des 20. Jahrhunderts oder auch ältere Werke. Und es wird doch sehr monokratisch immer noch von einem Dirigenten geführt, der letztlich die Richtung bestimmt. Und da sind alle alle anderen Dinge, was so Teamwork betrifft und Mitarbeitereinbindung, Ideenentwicklung, die in der Industrie und an anderen Bereichen eine große Rolle natürlich inzwischen spielen, treten eher zurück. Und die Frage ist, was sich einerseits durch das Spannungsverhältnis der gesellschaftlichen Realität und andererseits durch die Produktionsform eines Orchesters ergibt und wie man mit diesen Spannungen, die da auftreten, halt in Zukunft umgehen muss und welche Methoden man entwickeln muss, um Orchester da auch ein Stück weit in diese gesellschaftliche Realität besser zu überführen. Der Widerspruch löst sich zumindest teilweise auf, wenn man zwei Dinge strikt auseinanderhält. Zum einen die musikalische Praxis eines Orchesters. Sie ergibt sich aus den Anforderungen, wie sie die Komponisten in den Partituren festlegen. Daraus erwächst die Ordnung, die wir kennen. Der Dirigent an der Spitze. Er bestimmt, wie der Notentext zum Klingen gebracht wird, nämlich von einer Gruppe von bis zu 160 Ausführenden, aus denen nur einige wenige vorübergehend herausragen dürfen. Etwa die Konzertmeister, zum Beispiel die sprichwörtliche erste Geige. Es ist dies eine Ordnung, die seit über zwei Jahrhunderten gilt, an die sich selbst Komponisten der Gegenwart überwiegend halten. Es ist ja erstaunlich, dass selbst die Komponisten der zeitgenössischen Musik ganz deutlich in ihren Partituren, also bis heute, unterscheiden. Also die Soli, die spielt der Erste und den Rest spielen die Zweiten, Dritten, Vierten. Das muss man sich mal so vorstellen. Also in der Komposition hat da keine Demokratisierung stattgefunden. Ganz selten mal ist dann auf einmal ein großes Solo, meinetwegen in einer dritten Oboe oder in einem, in einer zweiten Klarinette, dann gucken die Ersten aber beleidigt und sagen, was ist denn das für ein Dilettant, so ein Solo in eine zweite Stimme zu schreiben. Von dieser Hierarchie, dieser sozialen Ordnung, die sich aus den Anforderungen der Musik ergibt, muss man die Beziehungen der Orchestermitglieder untereinander unterscheiden. Und da hat sich, auch weil die Zeit der Karajans vorüber ist, einiges getan. Diesen Wandel meint der Sprecher der Deutschen Orchestervereinigung mit seinem Bild vom Orchester als Mikrokosmos des tatsächlichen Lebens. Und das betont auch der Orchestermusiker Hans-Martin Müller. Aber es hat sich natürlich etwas getan. Das muss natürlich auch ein Gewerkschaftsvorsitzender so sehen. Das ist eine Idealvorstellung. Wie wir außerhalb leben, hat sich eine ganze Menge getan. Das heißt also, es gibt Mitbestimmungsrechte, es gibt Orchestervorstände. Die Kommunikation zwischen Dirigent und Orchester hat sich doch extrem gewandelt. Ich kann jetzt sprechen von den letzten, knapp 40 Jahren, die ich davon erlebt habe. Die Zeit der großen Maestri ist fast vorbei. Die Dirigenten, die sozusagen absolut autokratisch ein Orchester führen, die sind eigentlich Seltenheit geworden. Die Orchester bestimmen nicht mit, aber sie haben ein Mitspracherecht bei der Bestellung der Chefs. Das ist natürlich schon fast ein Idealzustand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein DAX-Unternehmen die Belegschaft, den Vorstandsvorsitzenden oder einen der Vorstände bestimmen darf. Da sind wir natürlich schon sehr viel weiter. In den 90er Jahren geriet das klassische Orchester zudem in den Fokus der Management-Theoretiker. Eine Zeit lang konnte man den Eindruck gewinnen, die Industrie könne aus der Praxis der Orchester lernen. Auslöser war seinerzeit das Orpheus Chamber Orchestra aus New York, das führerlose Orchester, wie es sich nennt, weil in ihm der Posten des Dirigenten nicht festgelegt ist, sondern von Stück zu Stück variiert. Jedes Mitglied des Orchesters kann in die Dirigentenrolle schlüpfen. Die Praxis des Orpheus Chamber Orchestra, hierzulande vergleichbar die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, sie wurde insbesondere durch einen Sachbuch-Bestseller propagiert. Auf Deutsch erschienen 2001 unter dem Titel »Das virtuose Unternehmen«. Autor ist der frühere Orpheus-Geschäftsführer Harvey Seifert. Es gibt keine perfekte Analogie zwischen zwei unterschiedlichen Formen organisatorischer Aktivität. In gewisser Weise erfüllt die Partitur für ein Orchester die Funktion, die in einem Unternehmen dem Unternehmensplan zukommt. Aber sie sind nicht ein und dasselbe. Deshalb halte ich für wichtig, sozusagen hinter die Prinzipien zu schauen, auf den Prozess, der dort abläuft. Und in allererster Linie vollziehen sich dort Teilung und Rotation von Führungsaufgaben. Macht und Verantwortung liegen in den Händen derer, die die Arbeit erledigen. Vertrauen und Machtverteilung begünstigen die Entwicklung hochgradiger Teamarbeit. Es entsteht eine eigene Kultur, ein zusätzlicher Wert. Das Orpheus Chamber Orchestra hat, wenn man so will, ein Regelwerk erarbeitet, das ein sehr effektives und produktives Arbeiten erlaubt. Eine Form der emotionalen Intelligenz für Teams. Diese Begeisterung für das Lernen von einem Orchester ist, glauben wir Gerald Mertens von der Deutschen Orchestervereinigung, inzwischen ziemlich abgeflaut. Diese Entwicklung ist beschränkt auf wenige Ensembles, weil das Orpheus Chamber Orchester ist ja auch nur ein Kammerorchester. Das mit einem großen Sinfonieorchester, geschweige denn mit einem Opernorchester zu machen, würde gar nicht funktionieren. Und einen entscheidenden Haken hat die ganze Sache natürlich, also die Übertragbarkeit von musikalischen Abläufen auf Managementabläufe. Bei den musikalischen Abläufen habe ich in der Regel immer eine festgeschriebene Partitur. Und nach dieser Partitur arbeiten die Musiker. Natürlich gibt es auch in Wirtschaftsunternehmen bestimmte Grundsätze, Leitbilder und so weiter. Aber es gibt diese Partitur eben gerade nicht. Und das ist der Unterschied, wo ich meine, dass da auch die Vergleichbarkeit Orchester auf der einen Seite, Wirtschaftsunternehmen auf der anderen Seite ein wenig hinkt. Eine sehr genaue Beschreibung der Orchesterwelt leistet 1977 der Soziologe Rainer Erth mit seiner Studie Kunst als Arbeit – Organisationsprobleme eines Opernorchesters. In einem unterscheidet sich ihre Arbeit doch fundamental von abhängigen Tätigkeiten in Industrie und Verwaltung. Orchestermusiker partizipieren am öffentlichen Renommee ihres Opernhauses in einer anderen Weise, als dies bei den Beschäftigten in anderen Bereichen der Fall ist. Zugleich Arbeitnehmer und Künstler zu sein, der Soziologe Rainer Erth sieht darin einen Spagat. Orchestermusiker werden mit dem Dilemma leben müssen, den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit als abhängige Arbeit zu verrichten und sich zugleich als Künstler zu verstehen. Ja, da hat er absolut recht. Das ist wirklich ein Problem. Der Großteil der Orchestermusiker eines Orchesters kann sich nicht künstlerisch verwirklichen, sondern er muss sich anpassen. Er muss die Musik verwirklichen und sein Ego eigentlich zurückstellen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich dieses Spannungsfeld, in dem heute die Orchester stehen und vielleicht so eine Art Museum für eine frühere Hierarchie stehen, die eben dies gesellschaftlich nicht mehr geben soll und darf, aber in dieser Musik natürlich absolut, sagen wir in der Musik bis Mitte des vorigen Jahrhunderts, auf jeden Fall so steht. Ein anderes großes Problemfeld der Orchestermusiker, die eng begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten. Hans-Martin Müller aus dem WDR-Sinfonieorchester Köln. Vor 37 Jahren habe ich angefangen als stellvertretender Soloflötist und bin jetzt immer noch stellvertretender Soloflötist. Also ich muss mich die ganze Zeit motivieren, es gibt keine Aufstiegsmöglichkeiten. Ich muss die ganze Zeit in diesem Orchester auf dieser Position arbeiten und durch mein Gehalt motiviert sein, das sagen dann meine Chefs. Also die Durchlässigkeit von unten nach oben, anders als in anderen Bereichen, ist in der Tat sehr gering. Das weiß man im Grunde genommen, wenn man in diesen Beruf einsteigt. Und die Frage ist, entsteht, obwohl man es weiß, daraus dann im Arbeitsleben eine Frustration? Oder gelingt es einem, diese Position so, wie sie ist, wahrzunehmen und dann Kompensation, Anerkennung, andere Benefits, beispielsweise über Kammermusik, über Unterrichtsaktivitäten oder im Bereich der Musikvermittlung beispielsweise, dann zu kompensieren? Oder sogar noch seine Fähigkeiten in diesem Bereich auszubauen. Als absoluter Gegenentwurf zum Orchester gilt die Jazzband. Dort muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Selbst wenn ihr Name nicht im Bandnamen steht, sind deren Mitglieder häufig bekannt. Man sieht deutlich seltener Notenpapier, mithin förmliche Anweisungen, was zu spielen ist. Und in den Improvisationen, dem Markenzeichen des Jazz, dürfen sich die Mitglieder einer Band selbst verwirklichen. Sie erhalten Beifall dafür, sofort, auf sie persönlich und niemand anderen gemünzt. Musik als gesellschaftliches Modell. Nicht wenige meinen, in der Jazzband ein solches Modell zu erkennen. Viel weniger hierarchisch als ein Orchester, sozialer, demokratischer. Jazz ist eine demokratische Form der Musik. sagt der renommierte Jazz-Schlagzeuger Max Roach. Wenn ein Stück gespielt wird, hat jeder in der Gruppe die Chance, sich dazu zu äußern, mit seiner Performance einen Kommentar einzubringen. Ich glaube, das hat seine Ursprünge in den 30er und 40er Jahren. In den 30er Jahren, als zum ersten Mal überhaupt diese Verbindung zwischen Jazz und Gesellschaft benannt wurde, als Jazz politisiert wurde in den USA, als die Kommunistische Partei, diese Zeitung New Masses, John Hammond und andere, beispielsweise das Spiritual to Swing Concert 1938, organisiert haben und in den Ankündigungen immer darauf hingewiesen haben, dass Jazz ja eigentlich ein gesellschaftliches Modell sei. Das waren Konzerte mit Musikern verschiedener Hauptfarbe. Denen ging es zu zeigen, dass im Jazz man zusammenarbeiten kann, egal welche Hautfarbe man hat, und dass das doch eigentlich ein besseres gesellschaftliches Modell sei. Wolfram Knauer, der Leiter des Jazz-Institutes in Darmstadt. In der Nachkriegszeit geschieht etwas Ähnliches, diesmal von einer anderen Seite, nämlich von der amerikanischen Regierung, die irgendwann den Jazz zur Unterhaltung der Militärs einsetzt, spätestens in den 50er Jahren, aber in ihrem politischen Programm nach außen geht, zeigt, guck mal, wir sind eine demokratische Gesellschaft, diese Musik haben wir produziert und schaut doch mal, wie demokratisch es in dieser Musik zugeht. Also wieder eine Instrumentalisierung dieser Gleichsetzung von Musik und Gesellschaft, eine Instrumentalisierung, das ist ein strategischer Plan gewesen, der sich dann allerdings irgendwann auch verselbstständigt hat und auch vielleicht auf Musik oder Musikwissenschaftler übertragen hat, die dann gesagt haben, ja, und das stimmt doch eigentlich und das passiert da wirklich drin. Am weitesten geht 1977 der französische Schriftsteller Jacques Attali. In seinem Buch Noise, The Political Economy of Music, sieht er im Free Jazz das beste Beispiel für das Aufkommen neuer sozialer Beziehungen und die Chance für die Entwicklung einer wahrhaft neuen Gesellschaft. Wir wollen nicht zynisch sein, aber der Free Jazz ist seinerseits historisch geworden und an einer neuen Gesellschaft, sollte sie denn irgendwo erkennbar sein, dürfte sein Anteil am wenigsten auffallen. Diese Denkfigur in ihrer weniger utopischen Form, nämlich in der Gleichsetzung von Jazz mit Demokratie, hat hingegen nichts von ihrer Attraktivität verloren. Also, wenn einer dieser Sidemen eine Idee einwirft, wenn die Begleitung sich ändert, wenn sich plötzlich die gesamte Musik ändert, nicht weil anders gewählt wurde wie in einer Demokratie, sondern weil irgendeine bessere Idee aufkommt, wo plötzlich alle sagen, ja, das machen wir so. Das sind natürlich Sachen, die wir aus unserem tagtäglichen Leben kennen, aus dem Zusammenleben mit unseren Kollegen im Berufsalltag. Also die Entscheidungsprozesse im Jazz sind ja durchaus vergleichbar mit den Entscheidungsprozessen, die von uns laufend abgefordert werden. In dieser Aussage von Wolfram Knauer, dem Leiter des Jazz-Instituts Darmstadt, stecken zwei Annahmen. Erstens, die Aktion einer Jazzband auf der Bühne, wobei sogar ein Sideman, also ein Begleiter, die Richtung einer Performance ändern kann, sie lässt sich über die Konzertbühne hinaus in die gesamte Gesellschaft übertragen. Zweitens, der Konzertbesucher, soweit er es denn erkennt, kann aus diesem Geschehen Nutzanwendungen für sein Leben ziehen. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es in der Zeitschrift Jazzpodium eine ausführliche Debatte zu diesen Fragen. Der Bonner Wissenschaftsarchivar Helmut M. Artus wies darin auf das Problem der Analogiebildung zwischen musikalischen und politischen Begriffen hin, nämlich, dass einige der genannten Begriffe im musikalischen und gesellschaftlichen Bereich völlig verschiedene, nur oberflächlich ähnliche Sachverhalte bezeichnen. Artus' Schlussfolgerung hat auch heute nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt. Jazzmusik eignet sich in keiner Weise als Ausgangspunkt für politisch wirksame Lernprozesse, weil die leitenden Begriffe entweder im musikalischen Bereich eine andere Bedeutung haben als im sozialen oder deren Sinn entscheidend verkürzen und damit so entstellen, dass sie keinen politischen Erkenntniswert mehr haben. Oder, in den Worten des amerikanischen Improvisationsmusikers Bob Ostertag, ein Stück improvisierter Musik, dem man einen politischen Titel verleiht, bleibt Musik und wird nicht Politik. Musik als gesellschaftliches Modell, zusammenspielen und improvisieren. Noch einmal der Jazz-Schlagzeuger Max Roach. Jazz ist ein demokratischer Prozess, im Gegensatz zur meisten europäischen klassischen Musik, in der die beiden wichtigsten Personen der Komponist und der Dirigent sind. Sie sind wie der König und die Königin. In gewissem Sinne ist der Dirigent ein Militär, der darauf aufpasst, dass die Wünsche der Meister, der Komponisten eingehalten werden. Und als Musiker hängt dein Job davon ab, inwieweit du den Vorstellungen des Dirigenten im Hinblick auf die Wünsche des Komponisten Folge leistest. Max Roach führt gerne das große Wort. Nicht in dieser Radikalität, wohl aber doch in dieser Perspektive, wird seine Meinung über das andere Lager allerdings von vielen im Jazz geteilt. My opinion about this quote is that it represents how classical music looks. Dieses Zitat zeigt lediglich die Außenseite der klassischen Musik, aber es sagt überhaupt nichts darüber, wie klassische Musik wirklich funktioniert. Die klassische Musik besteht demnach aus einem bürokratischen Notensystem, Ehrfurcht gegenüber der Autorität des Komponisten und so weiter. Die Sprache, die dabei verwendet wird, ist gespickt mit autoritärem Vokabular. Ich kann Max Roach verstehen, dass er so denkt, wie er spricht. Aber wenn es wirklich um die Aufführung von klassischer Musik geht, dann muss jeder mit jedem zusammenarbeiten, nicht nur mit dem Dirigenten. Alle müssen zuhören, nachgeben, austarieren. Wenn man lediglich seine Autorität den anderen aufzwingt, erntet man schlechte Musik. Ich denke, klassische Musik ist im Moment ihrer Aufführung viel kreativer, improvisatorischer, als wie darüber so oft geredet wird. Nicholas Cook von der Universität Cambridge, einer der renommiertesten britischen Musikwissenschaftler. Er hält wenig von der Gegenüberstellung hier Jazz und dort westliche Kunstmusik, wie er die klassische Musik in einem neueren Aufsatz bezeichnet. Und er macht auf einen Denkfehler aufmerksam, nämlich dass Orchester bzw. die Orchestermusik als Abbilder einer autoritären Gesellschaft zu verstehen. Die Tatsache, dass dieselben Komponisten in Genres mit sehr unterschiedlicher sozialer Bedeutung arbeiten, sollte einen vorsichtig machen, schnelle Parallelen zu ziehen zwischen Sozialstruktur einerseits und Musikgattungen andererseits. Wie kann das Orchester allen Ernstes eine autoritäre Gesellschaftsstruktur symbolisieren, wenn ein und derselbe Komponist zugleich auch ein Streichquartett schreibt, das einen völlig anderen Gesellschaftstyp zu symbolisieren scheint? Nicholas Cook hat genau hingehört und hingeschaut und zwischen Jazz und westlicher Kunstmusik mehr Gemeinsames als Trennendes entdeckt. Sowohl bei den notierten Themen im Jazz als auch in der westlichen Kunstmusik ist das Verhältnis von Partitur und Aufführung in hohem Maße vermittelt. Viele Entscheidungen werden an die Interpreten delegiert und einige darunter müssen in Echtzeit getroffen werden. Noten nachzuspielen ist keineswegs so einfach, wie es klingt. Ich ziehe hier gerne den Vergleich zum Leben in der Stadt. Das kann man betrachten aus der Perspektive des Stadtplaners, des Architekten, jedenfalls im Sinne von Infrastruktur, alles sehr bürokratisch. Schließlich führen wir aber unser Leben in der Stadt doch dadurch, dass wir einen persönlichen Bezug zu ihr entwickeln und sie vermenschlichen. Das ist genau derselbe Prozess des Koordinierens, den Musiker im Hinblick auf eine Partitur vollziehen. Die Gemeinsamkeiten in der Spielpraxis von Jazz und westlicher Kunstmusik erkennt Cook auch deshalb, weil ihre beiden unterschiedlichen Methoden nicht exklusiv in den jeweiligen Lagern beheimatet sind, also Improvisation und Komposition. Zuallererst, ebenso wie es Improvisation in der westlichen Kunstmusik gibt, gibt es das Spielen komponierter Teile im Jazz. Zweitens und weniger offenkundig, es gibt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Improvisation und Interpretation, sondern ein Kontinuum fließender Übergänge. Selbstverständlich erfordert eine Mozart-Interpretation eine andere Haltung zum Notentext als eine Interpretation von Billy Strayhorn. Solche offenkundigen Unterschiede mögen den harten Kern vielleicht vernebeln, aber sie können ihn nicht auslöschen. Und dieser harte Kern lautet: Entscheidungen werden in Echtzeit getroffen. Das ist das Gemeinsame zwischen der Aufführung westlicher Kunstmusik und der Jazz-Improvisation. Das ist der unauflösbare Kern, den ich als Fundament der sozialen Dimension jedweder Musik sehe, westliche Kunstmusik eingeschlossen. Eine These von Ingrid Monson, 1996 bezogen auf den Jazz, weitet Nicholas Cook nun auf alle Musiken aus. Eine der zentralen Funktionen von Musik ist die Konstruktion eines sozialen Zusammenhaltes. Man muss sich eine Partitur nicht als Beschreibung eines idealen Klangobjektes vorstellen, sondern als ein Netz von Beziehungen zwischen verschiedenen Personen, die diese mit ihren Instrumenten im Medium Klang zum Ausdruck bringen. Demnach ist die Aufgabe einer Partitur, die Handlungen zwischen diesen Menschen schriftlich zu fixieren. Dies ist ein typischer Begriff aus der Theaterwelt. Und wenn man Musik als Prozess menschlicher Aktionen versteht, dann ist man der Welt des Theaters schon ganz nah, wo ein Dramatiker die Handlung, den Austausch von Gedanken und Gefühlen unter den Schauspielern schriftlich niederlegt. Man kann demnach sagen, auch Musiker spielen Rollen. Ganz ähnlich wie bei den Online-Videospielen, da haben die Teilnehmer auch ihr Alltagsleben, nehmen im Spiel aber bestimmte Rollen ein. Nichts anderes geschieht in der Musik. Musiker in Rollen, ähnlich wie Schauspieler. Und dabei denkt Nicholas Cook über Jazz und klassische Musik hinaus. Das hat einschneidende Konsequenzen. Nobody thinks that. Kein Mensch glaubt, dass wer die Rolle der Desdemona spielt, exakt auch deren Charakter besitzen muss. Es handelt sich um den Job einer professionellen Schauspielerin. Ihre Aufgabe ist, einen Charakter darzustellen, der wenig mit ihrem persönlichen Charakter im realen Leben zu tun haben mag. Nichts anderes passiert in der Musik. Musik kann soziale Beziehungen herstellen, indem sie erklingt. Sie kann soziale Beziehungen symbolisieren. Aber letzten Endes kann Musik die reale Welt nicht verändern oder nur sehr wenig. Man muss sich noch einmal eine frühere Aussage von Nicholas Cook in Erinnerung rufen. Musik stellt ein Netz von Beziehungen zwischen verschiedenen Personen dar, die diese mit ihren Instrumenten im Medium Klang zum Ausdruck bringen. Dabei macht es allenfalls stilistisch einen Unterschied, ob dieses Netz durch eine Partitur oder durch die Verabredung zur Improvisation vorgegeben wird. Die Anschaulichkeit, ja die große Symbolkraft von Musikern auf der Bühne, sie können mitunter zu falschen Vorstellungen verleiten. Nicholas Cook von der Universität Cambridge bleibt skeptisch, ob sich das Geschehen auf der Bühne ins reale Leben übertragen lässt. Let's take the example of the West East Divan Orchestra. Nehmen wir als Beispiel das Orchester des westöstlichen Divans, in dem Palästinenser und Juden zusammenspielen. Daniel Barenboim betont immer wieder, wie sehr es in einem Orchester darauf ankomme, den anderen zuzuhören, wodurch Aussöhnung zum Ausdruck gebracht werde, wenigstens so lange, wie die Musik erklingt. Die Frage ist natürlich, wie lange dieser Gedanke wirkt, wenn die Musik verklungen ist. Und die Forschung über dieses Orchester bringt in dieser Hinsicht eine Reihe von Vorbehalten auf. Manche studentischen Musiker sind zum Beispiel viel mehr daran interessiert, dadurch dem Nahen Osten zu entkommen, als Aussöhnung zu praktizieren. Fraglich ist außerdem, ob das Orchester des westöstlichen Divans mit seiner internationalen Reputation und Aufmerksamkeit nicht anderen Initiativen, die weniger spektakulär vor Ort wirken, die Arbeit erschwert. Local, small organizations that are really trying to practice reconciliation on the ground in a much more day-to-day kind of basis. Musik als gesellschaftliches Modell, Zusammenspielen und Improvisieren. Das war die Folge 23 des Funkolix Musik, Sinfonie des Lebens. Autor Michael Rüsenberg. Unter funkolix.de können Sie alle bisherigen Sendungen des Funkolix als Podcast nachhören. Bei funkolix.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkolix-musik.de. Die Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen für alle die, die mehr wissen wollen. Außerdem gibt es dort erste Angaben zur Präsenzklausur im Juni 2012. Zum Funkolik Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkoliks Musik in HR2 Kultur.